بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt als Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir werden heute inshallah ta'ala mit dem vierten Unterricht weitermachen über das Handelsrecht, über al-Bay', Fiqh al-Bay'. Und nachdem wir uns über die einzelnen Säulen, über die einzelnen Rücken des Bay'-Vertrages unterhalten haben, haben wir uns zuletzt unterhalten über die Voraussetzungen der Gültigkeit eines Bay'. Und wir hatten über das Einverständnis beider Vertragspartner, beider Muta'aqid oder Al-Aqid gesprochen und über die Geschäftsfähigkeit beider Vertragspartner. Und heute wollen wir uns inshallah azza wa jal unterhalten über den Nutzen, der sich aus der in diesem Muthman drinsteckt. Da haben wir den Thaman, den da meistens der Käufer hergibt, und wir haben den Muthman, den meistens der Verkäufer hergibt. Und wir haben gesagt, dass Muthman darf alles sein, was islamisch gesehen als Mal gilt. Also ist zu fragen, müssen wir uns unterhalten über diesen Nutzen, der in diesem Muthman drin steckt. Und die Bedingung für diesen Muthman ist, dass eben der Nutzen, der sich aus diesem Bay'-Vertrag ergibt, Mubah sein muss. Aber das reicht nicht als Bedingung aus, wie wir schon darauf hingewiesen haben, sondern er muss Mubah sein. Und diese Tatsache, dass er Mubah ist, darf nicht das Ergebnis davon sein, darf nicht die Folge einer Haja sein. Das heißt also, manchmal in unserer Religion sind Dinge verboten, aber werden aufgrund bestimmter Umstände, unter anderem aufgrund einer Haja, eines Bedarfes oder eines dringenden Bedarfes erlaubt, dann sind sie Mubah. Aber eben dieses Mubah-Sein ist die Folge der Haja. Das darf es nicht sein. Und diese Einschränkung haben wir extra aufgrund eines Falles gemacht, den wir heute inshallah ta'ala ausführlicher sprechen werden. Das ist das Beispiel mit dem Verkaufen von Hunden. Meistens ist ja der Thaman nichts anderes als Gold, Silber oder irgendwelche anderen wertvollen Metalle. Und das ist Mubah, und daran gibt es also nichts dran zu rütteln. Problematisch ist meistens eher der Muthman, weil er eben kein Zahlungsmittel ist, sondern irgendein Gegenstand ist, der nützlich ist oder eben nicht ist, je nachdem. Allah subhanahu wa ta'ala, unter Berücksichtigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Bay' aufgrund von zweierlei erlaubt hat. Einmal aufgrund dessen, dass die Menschen davon profitieren. Also Allah hat gesagt, وَأَحَلَّ Bay', Allah hat den Bay' für erlaubt erklärt. Warum? Naja, um einen profitieren wir voneinander. Es vermehrt uns das Vermögen und allgemein das Gute, was wir dadurch erwerben können. Und zum anderen, weil wir durch den Bay' natürlich auch nicht nur Gutes erwerben wollen, sondern auch Schaden abwenden wollen. Ja, wollen irgendwas abwenden, was uns bevorsteht. Und das können wir eben durch Bay'-Verträge natürlich machen. Und daraus folgt, dass es nicht Sinn und Zweck eines Bay'-Vertrages sein kann, dass sich daraus ein Haram-Nutzen ergibt. Das kann nicht sein. Und die islamische Gesetzgebung schaut natürlich nicht nur auf den Nutzen in diesem Leben, sondern auch auf das Nutzen im nächsten Leben. Insofern, das ist die Vollkommenheit dieser Regelungen. Denn wenn wir nur schauen würden auf den Nutzen in diesem Leben, so kann es sein, dass man auf Kosten anderer Menschen profitiert und ihnen dadurch schadet. Aber man kommt dadurch in diesem Leben davon weg. Aber es gibt eben noch ein Leben nach dem Tod, das wir auch berücksichtigen müssen. Wenn wir zum Beispiel schauen auf den Verkauf oder den Handel mit Alkohol zum Beispiel, dann ist darin in diesem Leben mit Sicherheit ein großer wirtschaftlicher Nutzen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Das heißt sinngemäß, Allah hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und was wäre denn ein größeres Bedrängnis, wenn er sagen würde, ihr könnt es euch in diesem Leben verkaufen, aber im nächsten Leben, dann werdet ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Okay? Insofern ist diese Bedrängnis, die Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht auferlegen will durch unsere Religion, zeigt sich dadurch, dass er uns eben den Alkohol Handel in diesem Leben verboten hat. Alkohol ist ein Beispiel, aus dem wir natürlich aus dem wir auch gleich ein Prinzip ableiten möchten, was ist denn überhaupt alles verbotener Muthman. Ja, aus dieser dritten Bedingung, die wir genannt haben, dass eben der Nutzen aus diesem Bay'ah-Vertrag Mubah sein muss und das darf nicht aufgrund der Folge einer Haja sein. Wie heißt es? Betrachten wir alle Verträge, aus denen sich kein Nutzen oder kein religiös relevanter Nutzen ergibt, als Fasid. Fasid also als ungültig in diesem Beispiel. Dafür gibt es jetzt einfach ein paar theoretische Beispiele. Es geht jetzt nur darum, um den Sinn zu verstehen. Es ist ein Unterschied, ob jemand einen Apfel verkauft, damit der Käufer ihn isst. Das wäre ein sinnvoller Nutzen. Ein unsinniger Nutzen wäre, wenn jemand einen Apfel verkaufen würde, damit der Käufer daran riecht. Okay? Das ist nicht der wirkliche Nutzen eines Apfels. Und das wäre dann eben ein... Das gleiche gilt, wenn jemand zum Beispiel Ungeziefer verkaufen würde. Irgendwas, worin kein Nutzen steckt. Oder wenn jemand noch schlimmer... nicht nur Nutzloses verkaufen würde, sondern sogar Schädliches verkaufen würde. Und darunter fällt natürlich das Beispiel von Gift oder anderem Schädlichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das können wir ableiten aus verschiedenen Texten, unter außer Bedingung sowieso, aber aus Textbeweisen, Allah azza wa jalla sagte, und tötet euch nicht selbst gegenseitig oder taqtulu anfusakum. Und das wäre ein Mittel zum Zweck, was eben verboten wäre. Das sind, wie gesagt, theoretische Beispiele. In der Praxis kann natürlich etwas giftig aus einer Perspektive sein, aber aus einer anderen Perspektive nützlich sein. Das ist ja logisch. Ja? Also es gibt bestimmte Medizin, wenn man sie vielleicht falsch einnimmt, dann sind sie giftig. Aber wenn man sie richtig einnimmt, dann helfen sie einem, bi'idhnillahi azza wa jal. Insofern, das ist natürlich ein anderes Thema, die Praxis davon. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man nicht etwas Nutzloses, also islamisch Nutzloses oder Schädliches verkaufen darf. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht nur den Alkohol verboten, sondern auch zum Beispiel den Handel mit Maita. Maita, darunter verstehen wir jedes Tier, das nicht ordnungsgemäß geschlachtet worden ist, obwohl es ordnungsgemäß hätte schlachten werden müssen, damit man es essen darf. Ja, wie zum Beispiel ein verendetes Schaf. Dies darf man nicht essen und das gilt als Meta, als verendet. Und wir sehen schon, wir suchen ja verschiedene Beispiele, die klar sind. Das Verbot von Alkohol, das Verbot von Meta und das Verbot von Gift und so weiter und so fort. Und daraus versuchen wir dann Prinzipien abzuleiten, was alles verboten ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der islamischen Religion Sachen, die namentlich erwähnt worden sind, dass sie verboten sind, wie zum Beispiel, du darfst nicht das und das verkaufen oder. Aber es gibt auch andere Dinge, die gleiche Regelung, der gleichen Regeln unterliegt. Warum? Weil das eben dasselbe Prinzip ist. Dann haben wir gesagt, ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel etwas Schädliches, an sich Schädliches, aber dass man trotzdem nutzvoll nutzen kann. Wie zum Beispiel wird das Beispiel von Mukhadirat, sogenannten Betäubungsmitteln, erwähnt. Weil Betäubungsmittel, die sind ja, passen eher in den Bereich von Berauschendem. Ja? Da werden ja die Nerven lahmgelegt oder was auch immer. Und das ist an sich natürlich schädlich, zweifellos. Du schaltest ja ganze Funktionen in deinem Körper aus, ähnlich wie beim Alkohol. Und trotzdem wird es benötigt. Ja, wird es trotzdem benötigt. Dann ist eben, unterscheiden wir, ob man dieses Mittel bezahlt oder ob man für die Herstellung des Mittels bezahlt. Ja? Die Herstellung davon, dass jemand geht und das besorgt, ist eine Sache. Dafür kann er sich bezahlen lassen, aber eben nicht für das Material, wenn es verboten worden ist. Ja? Das ist vergleichbar mit zum Beispiel Quellwasser. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen teilen sich dreierlei und erwähnte unter anderem davon eben Wasser. Ja, das Wasser aus Flüssen, das Wasser aus dem Meer, das Wasser aus Brunnen, das an sich ist nicht käuflich. Das gehört allen. Nur, es gelangt in deinen Besitz durch dein Erwerben vielleicht, ja, aber es ist der Brunnen an sich oder das Meer an sich oder der Fluss an sich ist nicht etwas, was einer an sich reißt, sondern wer eben zuerst davon schöpft, der hat vielleicht das Erstanrecht darauf, aber deswegen gehört ihm die Quelle noch nicht. Und das Wasser du kannst dich auch dafür bezahlen lassen, dafür, dass du das aus dem Brunnen herausziehst. Und das Wasser gehört denen auch, könntest du auch theoretisch verkaufen, das wäre nicht das Problem. Aber eben bei Dingen, die an sich verboten sind, da können wir nicht zulassen, dass jemand das verkauft, aber er kann sich sehr wohl für die Herstellung bezahlen lassen. Und so haben wir auch damit dann kein wirkliches Problem. طيب, dann haben wir das Beispiel mit dem Hund zu klären. Warum? Weil der Prophet a.s. hat eindeutig den Preis oder das Geld, das man für Hunde bezahlt, verboten. Wir werden uns noch die paar Ansichten dazu anschauen. Aber das wäre ein Beispiel dafür, er hat es verboten. Aber es gibt nützliche Hunde, deren Haltung der Prophet erlaubt hat. Und wie verbinden wir die Sachen miteinander? Da gibt es verschiedene Ansätze unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Aber ein Ansatz ist eben, dass die Haltung erlaubt ist, wie er es gesagt hat, aber dennoch eben das Bezahlen dafür verboten ist. Ja? Und so versucht man eben die Texte miteinander zu vereinen. Ansonsten gibt es noch viele andere Beispiele natürlich, die man sich letztendlich anschauen könnte. Was uns interessiert, ist die Prinzipien. Was leiten wir aus den Beispielen, die wir erwähnt haben, ab? Wir haben verschiedene Gründe, verschiedene Ursachen, einen Muthman zu verbieten. Ein Grund dafür, den wir aus dem Maitah ableiten dürfen und aus dem Alkohol auch, ist eben, dass die Ware nicht najis sein darf. Ja? Wenn man sich also fragt, ja, warum ist denn Maitah verboten zu verkaufen, weil es eben najis ist. Ja, das ist das. Und das findet sich da wieder, findet sich im Alkohol wieder und auch in anderen, im Hund findet sich das ebenfalls wieder. Und erkennen wir schon aus verschiedenen Beispielen, die der Gesetzgeber namentlich erwähnt hat oder ausdrücklich erwähnt hat, dass sie da irgendwie gibt es ein Prinzip, das diese alle miteinander vereint. Und das eben eines die Najasa. Ein zweiter Grund kann sein, dass der Gesetzgeber aus bestimmten Gründen etwas verboten hat. Ja, das muss nicht unbedingt die Najasa sein, die gesetzliche Unreinheit sein. Und ein dritter Grund kann sein, dass es nicht ausdrücklich erwähnt worden ist, aber die Gelehrten haben eben aus den Texten Prinzipien abgeleitet, wie wir gerade eben gemacht haben, und deswegen verboten. Wir haben umgekehrt, können wir auch eine andere Regel anwenden und sagen, oder umgekehrt eine andere Regel ableiten und sagen, wenn etwas Tahir ist, dann darf man es auch verkaufen. Wenn etwas Tahir ist, darf man es verkaufen. Wenn wir also das etwas verbieten, weil es najis ist, dann umgekehrt haben wir grundsätzlich die Erlaubnis dafür. Also wir brauchen keinen Beweis dafür, dass man Aluminium verkaufen darf. Wir brauchen keinen Beweis dafür, dass man Nylon verkaufen darf. Wir brauchen keinen Beweis dafür, dass man Holz verkaufen darf, dass man Kupfer verkaufen darf. All diese Sachen sind Tahir. Und Allah Azza wa Jal sagte, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. Er hat euch alles, was in den Himmeln auf der Erde ist, dienstbar gemacht, alles von sich aus. Subhanahu wa ta'ala. Insofern, wie wir schon öfter darauf hingewiesen haben, suchen wir Gründe fürs Verbieten und nicht Gründe, um etwas zu erlauben, weil wir eben davon ausgehen grundsätzlich, dass das, was Allah uns erschaffen hat, weil er es eben für uns gemacht hat, dass es grundsätzlich alles Tahir ist und dementsprechend Mubah ist. Ansonsten suchen wir uns eine, brauchen wir Beweise für die Ausnahmen. Wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an, in der folgenden Reihenfolge. Das schaffen wir nicht unbedingt heute alles, aber als erstes schauen wir uns, es geht jetzt um verschiedene Beispiele, die verboten sind und die eben in eine dieser Kategorien, die drei Kategorien, die ich erwähnt habe, irgendwie fallen. Vielleicht fallen sie auch in mehr als eine. Und das erste Beispiel ist das Beispiel des Hundes, weil das eben ausdrücklich verboten worden ist. Dann das Beispiel von Ungeziefer, aufgrund der Nutzlosigkeit. Dann schauen wir uns das Beispiel des Verkaufens von Mushaf an, weil dieses eben nicht so eindeutig ist wie die anderen Beispiele vorher. Und abschließend schauen wir uns noch den Verkauf von Maita an und alles, was Najis ist und welche Fallunterscheidungen wir dabei zu machen haben. Wir schauen uns erstmal das Beispiel des Hundes an. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, wir haben ja gesagt, dass wir in den Unterrichten auch inshallah das ein bisschen ausweiten und auch aus anderen Ansichten anschauen werden und uns nicht nur auf eine einzige beschränken werden. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass das Verkaufen von jeglichen Hunden verboten ist. Und man kann auch sagen, dass das die Mehrheit der Gelehrten darstellt. Nach ihnen darf man für einen Hund nichts bezahlen, keinen einzigen Cent hergeben dafür, dass man einen Hund erwirbt oder sich einen Hund ausleiht, was auch eine Folge dessen. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist genau die gegenteilige Ansicht der ersten Ansicht, und sie sagen, man darf Hunde grundsätzlich kaufen, egal welche Art sie sind. Die dritte Ansicht unter den Gelehrten ist, sie erlauben alle Arten von Hunden zu verkaufen, bis auf die bissigen unter ihnen. Und damit sind diejenigen Hunde gemeint, die Menschen angreifen. Al-Kalb al-Aqur auf Arabisch. Die vierte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist, dass sie sagen, man darf nur Hunde verkaufen, wenn es solche sind, die zur Jagd eingesetzt werden. Und die fünfte Ansicht besagt, dass man Hunde nur an Leute verkaufen darf, die vorhaben, diese Hunde zu essen. Denn manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass Hunde Tahir sind. Und deswegen sagen sie, wenn etwas, was sie sagen, sie sagen, Hunde sind Tahir, denn wären sie Najis, dürfte man nicht von ihrer Beute essen. Denn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Beute von Jagdhunden uns erlaubt hat. Das heißt, wenn man einen Jagdhund hat und dieser unter den Voraussetzungen, die wir uns anschauen werden, inshallah ta'ala, eine Beute erbeutet und diese Beute bringt er dann tot zu einem, dann ist dieses Jagdtier, diese Beute erlaubt zu essen. Und sie sagen, wenn es verboten wäre, wenn der Hund Najis wäre, dann wäre auch das erbeutete Najis oder Mutter Najis, also verunreinigt, und dann dürfte man es ja nicht essen. Aber da man es essen darf, schlussfolgern sie daraus, dass auch der Hund Tahir sein müsse. Und sie sagen, wenn man ihn entgegnet mit dem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ein Hund aus einem Teller geleckt hat, dann soll man ihn 7-mal waschen, einmal sogar oder das 8. Mal davon mit Erde, dann sagen sie, das ist ein rein gottesdienstlicher Akt. Sie sagen, denn wäre der Hund Najis, wie jede andere Najis-Sache auch, dann würde 3-mal waschen ausreichen. Denn wenn ein Schwein von einem Teller essen würde, dann würde auch ein 3-maliges Waschen, wodurch die Najasa beseitigt wird, würde ausreichen. Deswegen sagen sie 7-mal, dass 3-mal davon sind maximal für die Najasa, aber die restlichen 4-mal, woher kommt das? Sie sagen, das ist ein rein gottesdienstlicher Akt und hat nichts mit der Tahara und der Najasa zu tun. Im Kapitel über die Tahara haben wir bereits dargelegt, dass die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, diejenige ist, die besagt, dass Hunde najis sind und ihr Speichel durch ihren Speichel und durch ihre Körperflüssigkeiten, die in diese Najasa, übertragen wird. Die Gelehrten der ersten Ansicht, die gesagt haben, man darf grundsätzlich keine Hunde verkaufen, egal welche Art. Sie berufen sich auf einen Hadith von Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu ardah, möge Allah subhanahu ta'ala mit ihm zufrieden sein, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Geld, das man für einen Hund bekommt, verboten hat. An Ibn Mas'ud, in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-kalb. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, thamanul kalbi khabith, das heißt auf Deutsch übersetzt, das Geld für einen Hund ist ein Übel. Ein weiterer Hadith, Abu Zubayr, radiallahu anhu, rahimallah, sagte, sa'altu jabiran an thamanil kalbi was sinnaur, qala zajaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam an thalik. Al-Zubayr sagte, ich habe Jabir, also Ibn Abdullah radiallahu anhu, gefragt über das Geld, das man für einen Hund oder eine wilde Katze bezahlt, da sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so etwas unterbunden oder hat so etwas verboten. Des Weiteren, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thaman al-kalb, wa in ja'a yatlubu thaman al-kalb, famla kaffahu turaba. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat verboten, für einen Hund Geld zu verlangen, und wenn jemand kommt und das Geld für einen Hund verlangt, dann fülle seine Hände mit Erde. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er eben nichts Wertvolles bekommt, weil Erde eben nichts Wertvolles ist. Keiner dieser erwähnten Hadithe, sagen die Gruppe der ersten Gelehrten, keiner dieser Hadithe macht irgendeinen Unterschied zwischen verschiedenen Hundesorten und weswegen die Hunde gehalten werden und zwischen den Hundenfarben. Insofern sagen sie, machen wir auch keinen Unterschied zwischen all diesen verschiedenen Kategorien, denn hätte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es erlauben wollen, dass man für einen Jagdhund oder für einen Wachhund oder ähnliches Geld bezahlt, hätte er es ja ausdrücklich erwähnen können, hat er nicht gemacht, alaihi salatu wassalam, und seine Worte sind Eingebung, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht etwa uns vergessen, das mitzuteilen, sondern er hat uns das nicht so gesagt, also können wir auch nicht davon ausgehen. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, haben wir gesagt, ist die gegenteilige Ansicht der ersten. Und zwar, sie betrachtet Hund als eine Art Mal. Und dementsprechend darf man jede Form, und da sie sagen, da man Mal verkaufen darf und Hund Mal ist, darf man Hunde ebenfalls verkaufen. Und für sie ist eben, was ist Mal, alles Nützliche, und Hunde gehören zumindest manche von ihnen zweifellos zu Nützlichen, wie zum Hüten und zum Jagen, wie wir erwähnt haben. Insofern sei es legitim, solche Art von Tieren zu verkaufen. Und ihre Begründung ist rein logischer Natur. Das ist wichtig zu wissen, weil letztendlich die Beweise, wie wir aus Usul al-Fiqh kennen, sind nicht alle gleich stark. Wenn eine Gruppe von Gelehrten einen Beweis hat, ein Hadith, der eine Überlieferung ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also eine Marfu-Überlieferung, und eine andere Person hat eine Mawquf-Überlieferung, also eine Überlieferung über einen Sahabi, dann haben zwar zwei ihre Beweise, aber du kannst nicht diese Beweise in der Waagschale gleich viel wiegen lassen. Das geht nicht. Das wäre eine ungerechte Waage. Und genauso, wenn du sagst, du hast einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und du hast eine logische Beweisführung, das widerspricht sich, dann kannst du auch nicht sagen, dass das gleich viel Wert hat. Dann grundsätzlich gilt es ja, uns dem Propheten sallallahu alaihi wasallam anzuschließen. Die dritte Ansicht, die eine Fallunterscheidung macht zwischen den verschiedenen Sorten, zwar unterscheiden sich zwischen den bissigen Hunden und den nicht bissigen Hunden. Sie sagen, der Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiq, yuqtalna fil harami يقتلن في الحل والحرم ماشي بريفو يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عائشة berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, folgende fünf Tiere sind anders als die anderen Tiere und dürfen auch im Haram getötet werden. Auch im Haram. Der Rabe, der Schmarotzer Milan, der Skorpion, die Maus und der bissige Hund. Die Beweisführung ist ja klar. Wenn man aufgefordert ist, diese Tiere sogar durch diesen, gemäß diesem Hadith zu töten, und zwar den bissigen Hund, dann ergibt sich daraus auch die Wertlosigkeit dieses Tieres und dementsprechend darf man auch ihn nicht verkaufen. Und verkaufen, sagt diese dritte Ansicht. Vierte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist diejenige, die besagt, dass man Hunde nur dann verkaufen darf, wenn sie auch zur Jagd eingesetzt werden. Sie sagen, der Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wassinnaur illa kalbi sayyid. Jabir ibn Abdullah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wert, den man für einen Hund oder eine wilde Katze bekommt, verboten hat, außer wenn es ein Jagdhund ist. Die Beweisführung aus dem Hadith ist deutlich ersichtlich, denn der Prophet ﷺ hat gemäß diesem Hadith diese Ausnahme gemacht. Die fünfte Ansicht stützt sich darauf, dass Hunde nach ihrer Ansicht Tahir, grundsätzlich Tahir sind. Noch einmal zur Erinnerung, die fünfte Ansicht war diejenige, dass man Hunde nur Leuten verkaufen darf, die sie auch vorhaben zu essen. Ja? Das war die fünfte Ansicht und sie sagen, der Prophet ﷺ hat verboten, Hunde zu halten, aber nicht sie zu essen. Wer also einen Hund kauft, um ihn zu essen, fällt nicht unter dieses Verbot, so sagen sie. Und wenn wir diese Ansichten gegeneinander abwägen, dann kommen wir zum Entschluss, dass die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten wohl diejenige ist, die der Wahrheit am nächsten zu sein scheint. Und zwar, dass man Hunde grundsätzlich nicht verkaufen darf. Und der Beweis dafür ist die Eindeutigkeit ihrer Beweise. Das heißt, ihre nicht nur, dass der Hadith deutlich ist, aber auch ihre Beweisführung ist klar. Weil der Hadith, der das besagt, sagt eindeutig, dass es verboten ist. Und die anderen Beweisführungen sind nicht so klar nachvollziehbar von der Eindeutigkeit her. Das ist, was die Beweislage angeht. Die Begründung, dass ein Hund als Mal gilt und deswegen zu verkaufen ist oder dass man verkaufen darf, ist eine Scheinbegründung, weil unsere Diskussion ist ja gerade, ob es Mal ist oder nicht Mal ist. Also wenn wir es definieren, wenn wir Mal definieren als islamisch nutzvolles, dann stellt sich ja die Frage, ob der Hund unter diese Kategorie fällt oder nicht. Okay? Aber wenn du eine andere Definition annimmst, wie sie gemacht haben, gesagt haben, Mal ist für uns alles nützlicher, dann ist natürlich das keine wirkliche Begründung, weil wir sind uns ja über gerade diesen Punkt uneinig. Ja, außerdem, für uns, wir können ja, wir haben ja nicht angeordnet oder wir sagen ja nicht, dass diese Hunde getötet werden müssen. Also wir haben ja keinen Widerspruch, denn der Prophet ﷺ hat sehr wohl natürlich Jagdhunde oder Hunde für das Feld und die Herde erlaubt. Aber wir reden nicht davon, ob man diese Hunde halten darf. Wenn aus diesen Gründen darfst du die Hunde halten, weil der Prophet es erlaubt hat, ﷺ. Aber unsere Frage ist, ob man dafür bezahlen darf. Darf man diese Hunde deswegen erwerben und kaufen? Das ist unsere Diskussion und dafür haben wir diese klare Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir sagen natürlich, jede logische Begründung ist ja eine Form des Ijtihad und wir haben eine Regel, sie lautet Lajtihada ma'an Nass. Das heißt, wenn wir einen Nass haben und ein Nass ist ein eindeutiger Textbeweis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Geld für Hunde verboten, naha an thaman al-kalb. Und er sagte, wenn jemand zu dir kommt und sein Geld dafür haben möchte, dann fülle seine Hände mit Erde. Diese Beweise sind eindeutig in der Hinsicht, dass es verboten ist, Hunde zu verkaufen und dass sie eben islamisch nicht nützen, dass sie islamisch eben nutzlos sind, also nicht wertvoll sind. Das ist ein Nass in dieser Hinsicht. Der Ijtihad widerspricht diesem und grundsätzlich gilt, ich darf gar kein Ijtihad machen, wenn ich einen Textbeweis habe. Wie entschuldigen wir die Gelehrten, die dennoch Ijtihad gemacht haben? Da gibt es verschiedene Formen der Entschuldigung, weil die Gelehrten sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die wissen ja diese Angelegenheiten. Nur, wie wir immer sagen, es gibt viele Gründe, warum ein Gelehrter zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, als man vielleicht selbst überzeugt ist. Und einer der Gründe ist eben, dass nicht immer jeder jeden Beweis erreicht hat. In der Praxis hat nicht jeder. Und selbst wenn er jeden erreicht hätte, heißt es nicht, dass er jeden auf authentischem Weg erreicht hat. Also wenn dir jemand etwas erzählt, was richtig ist, aber du vertraust ihm nicht, dann kannst du deine Meinung nicht darauf aufbauen. Das geht einfach nicht. Ja? Insofern haben wir viele Gründe, warum man den einen oder anderen entschuldigen darf und muss. Wie antworten wir aber, die wir keine Fallunterscheidung machen, auf den berühmten Hadith von Jabir, wo es heißt am Ende, außer von Jagdhunden, hat den Preis oder das Geld für Hunde, wilde Katzen, außer für Jagdhunde verboten. Wie antworten wir darauf? Wir haben zwei Arten der Argumentation. Einmal was den Sanad angeht, was die Überlieferungskette angeht, einmal was den Metten des Hadithes, das heißt den Text des Hadithes angeht. Was den Sanad des Hadithes angeht, so sagt der Imam al-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, dass dieser Hadith Munkar ist. Und Munkar ist eine Form der Da'if Hadithe. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, wie As-Sindi, sagen sogar, dass die Imame der Hadith-Gelehrten, der Hadith-Wissenschaften sich darüber einig sind, dass dieser Hadith Da'if ist. Das ist die eine Argumentation. Das heißt, wir verlassen uns auf die Imame dieser Wissenschaft, die uns sagen, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Das heißt, du kannst sie nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben. Das ist die erste Sache. Das zweite Argument ist, wenn wir diese Überlieferung als authentisch betrachten würden, angenommen, jemand käme und sagt, diese Überlieferung ist Hassan, also Sahih kann sie nicht sein, weil, wie gesagt, die Imame alle darüber schon geurteilt haben. Aber sagen wir mal, jemand käme zum Schluss und sagt, doch, sie ist authentisch überliefert worden. Dann haben wir immer noch das Problem, ein zweites Argument, und zwar, wir betrachten uns jetzt den Text, den überlieferten Text, das ist der sogenannte Metten. Und das ist eine sprachlich interessante Angelegenheit. Der Prophet sagte, alaihi salam, illa kalba sayyid. So. Und diese Ausdrucksweise, illa kalba sayyid, kann man auf zwei Arten übersetzen. Ja, es ist sprachlich gesehen nicht eindeutig. Du kannst es übersetzen sprachlich illa mit außer, aber du kannst es sprachlich auch übersetzen mit auch nicht einmal. Ja, und es kommt genau zur gegenteiligen Bedeutung. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, auch aus dem Koran al-Karim, was eben die Übersetzung für den Übersetzer nicht wirklich erleichtert, aber das gehört eben zur Genauigkeit, dass man auf solche Sachen auch hinweist. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. إِلَّا bedeutet nach manchen Gelehrten hier, وَلَا مَا قَدْ سَلَفْ. Das bedeutet übersetzt auf Deutsch, normalerweise übersetzen wir die Ayah wie folgt, und heiratet, also das ist Ayah 22 auf Surat al-Nisa, heiratet nicht Frauen, die vorher eure Vorväter schon geheiratet haben. Also jede Frau, die dein Vater geheiratet hat, darfst du niemals heiraten. Niemals. Auch nicht, also wenn er gestorben ist, wenn er geschieden ist, darfst du niemals heiraten. Also es geht nicht um deine Mutter nur, es geht um jede Frau, die dein Vater geheiratet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, illa ma qad salaf, außer dem, was bereits geschehen ist. Okay? Das heißt, gemäß dieser Übersetzung würde bedeuten, wenn das zur Zeit der Offenbarung bereits schon geschehen ist und die Ayah erst danach herabgesandt worden ist, dann würde man diese Eheverträge für gültig erklären und nicht annullieren. Nach der anderen Übersetzung hieß es dann, heiratet nicht Frauen, die vorher eure Vorväter geheiratet haben, auch nicht das, was bereits geschehen ist. Also dann werden die Verträge ab sofort ungültig. Okay? Das ist, und diese Problematik Übersetzung hast du auch bei diesem Hadith, Und eine Regel lautet, und das ist jetzt das, die Schlussfolgerung aus dem Ganzen, wenn wir einen Hadith haben, der eindeutig besagt, man darf keine Jagdhunde verkaufen. Und wir einen anderen Hadith haben, der zweideutig ist. Man kann ihn verstehen, man darf, man kann aber auch verstehen, man darf nicht. Dann lautet die Regel, dann verstehe ich den Hadith grundsätzlich so, wie der andere authentischen Hadith. Und zwar, dass er übereinstimmt mit dem anderen und das würde bedeuten, dass man ihn nicht verkaufen darf. So. Insofern haben wir ein Argument sowohl hin, das ist, wenn er authentisch wäre, aber sowieso nicht authentisch, könnte man sagen, geschenkt, aber es gibt auch vielleicht Leute, die von der anderen Ansicht überzeugt sind, da könnten wir sie auch damit argumentieren. Es gibt eine andere Ayah im Koran, die auch dazu passt, einfach interessant, dass man das mehr als einmal hört, damit man auch weiß, wie man damit umzugehen hat und nicht denkt, dass es vielleicht falsch übersetzt worden ist oder so. Allah sagt, Azza wa Jal, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, normalerweise heißt es so, es steht keinem gläubigen Menschen zu, einen anderen gläubigen Menschen zu töten, außer aus Versehen. Außer aus Versehen. Wenn man es anders übersetzen würde, würde es bedeuten, es steht keinem gläubigen Menschen zu, einen anderen Gläubigen zu töten, nicht einmal aus Versehen. Nicht einmal aus Versehen. Und was und praktisch, was bedeutet das? Weil selbst wenn du aus Versehen das machst, gibt es immer noch die Blutschuld. Gibt es immer noch die Dia, das Blutgeld, das du leisten musst oder was anderes, je nachdem, was ansteht. Insofern stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, gerade bei denjenigen Gelehrten, die Jagdhunde erlauben, aber auch für uns, wann darf man einen Hund halten? Wann gilt ein Jagdhund als Jagdhund? Und natürlich fragt man in jeder Wissenschaft die Leute, die sich damit auskennen. Aber für uns sind entscheidend, damit man einen Hund für Jagd oder für das Feld oder für eine Herde, das sind die drei Sachen, die der Prophet erwähnt hat, also was am Jagd, Feld und für eine Herde benutzen darf, stellt sich die Frage, welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Es gibt für uns drei Bedingungen, die ein Jagdhund erfüllen muss oder ein Hund erfüllen muss, damit er als Jagdhund gilt. Erste Bedingung, der Hund geht nur auf die Beute zu, wenn sein Herrchen ihm ein Zeichen gibt. Anders ausgedrückt, ein Hund, der auf Beute losgeht, ohne dass sein Herr ihm diese oder sein Herrchen ihm diese das Zeichen gegeben hat, das Zeichen kann ein bestimmter Ton sein, ja, oder was auch immer, dann wäre das kein Jagdhund. Insofern testet man diesen Hund, man trainiert ihn natürlich, Hunde werden ja irgendwie abgerichtet, Hunde werden ja trainiert. Man lässt eine Beute vor ihm laufen, die er gerne fressen und fangen würde, aber jedes Mal, wenn er auf das Tier los will, macht sein Herrchen ein bestimmtes Geräusch und dann, wenn er zurückschreckt und das versteht und auf sein Herrchen wartet oder umgekehrt, immer wenn er erst das Geräusch sagt, dann rennt er auf die Beute zu und wenn er das dreimal hintereinander begriffen hat, dann ist diese erste Bedingung erfüllt. Die zweite Bedingung ist, dass er, dieser Jagdhund, zu seinem Herrchen kommt, wenn er es ruft. Und die dritte Bedingung ist, dass wenn der Hundebesitzer dieses Tier tadelt, dann verhält es sich auch unterwürfig. Und das kennt jeder, der natürlich mit Hunden zu tun hat, wie ein Hund sich in diesem Moment zeigt. Das heißt, er unterwirft sich seinem Herrchen. Und wenn er diese jeweiligen Sachen also dreimal hintereinander ausübt, dann können wir davon ausgehen, dass er das verstanden hat. Und deswegen, wenn du dann diesen Hund hinausschickst und Allahs Namen erwähnst, also Bismillah sagst, und er bringt dann die Beute zurück und die Beute ist tot, ja, dann darfst du dieses Tier essen. Ja. Wenn es nur nicht tot wäre, dann müsstest du es natürlich schlachten, logischerweise. Ja. Aber das ist ein Thema für das Kapitel über die Jagd. Dann wäre das also kein Argument, zu sagen, dass dass der Jagdhund deswegen islamisch wertvoll geworden ist, sondern es wäre eine Erlaubnis, diesen Hund zu halten zu dürfen, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch erlaubt hat. Das war das Beispiel des Hundes als Beispiel für ein eindeutiges Verbot. Ein zweites Beispiel von anderer Art ist jetzt Sinnloses. Sinnloses, denn in einem Hund steckt Nutzen, zweifellos. Und hier steckt jetzt Sinnlos, und zwar das Beispiel des Ungeziefers. Ungeziefer, Sekten, was auch immer. Diese Tiere in der Regel haben keinen gezielten Nutzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Geschöpf an sich sinnlos ist, denn alles, was Allah hat geschafft hat, hat einen Sinn. Nur die Frage ist, warum kaufe ich das? Ja? Und in der Regel gibt es für diese Sachen keinen Nutzen, deswegen sehen wir auch nicht, dass die Märkte mit solchen Tieren gefüllt sind und die Leute sich darum drängen. Und der Grund dafür ist einfach, wenn du etwas kaufst und bezahlst und du bekommst so etwas Sinnloses, so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten, das Vermögen unserer Geschwister zu Unrecht zu verzehren. Und es ist ja, ob du was Sinnloses bekommst oder ob du nichts bekommst, ist gehobst wie gesprungen, wie man so schön sagt. Insofern hätte dein Bruder oder du, je nachdem wie du siehst, Vermögen zu Unrecht verzehrt. Und Allah Azza wa Jalla sagte, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Wie gesagt, das sind theoretische Beispiele, um das zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass es nicht vielleicht bestimmte Ungezieferarten gibt, die nützliche Medikamente, aus denen man nützliche Medikamente gewinnt. Das nicht. Das sind Ausnahmen, das sind nicht unsere Themen. Grundsätzlich gesehen gelten was Ungeziefer als Sinnloses. Es gibt auch bestimmte Tiere, die vielleicht in bestimmten Regionen Wert haben, weil sie gegessen werden, und in anderen Regionen überhaupt gar keinen Wert haben, weil sie nicht gegessen werden. Ja, das sind auch Dinge, die man berücksichtigt. Uns geht es um das Prinzip, denn es kann ja sein, dass du bestimmte Ungezieferarten kaufst, um deine Fische damit zu füttern oder so. Ja, das kann natürlich sein, aber das ist, wie man sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Tayyib. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Dann nehmen wir noch ein letztes Beispiel, inshallah ta'ala, für heute. Und zwar das Beispiel des Mushaf. Unter Mushaf verstehen wir in der Regel den niedergeschriebenen Koran. Und damit meine ich also den Koran in arabischer Sprache. Und die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, erlauben das Verkaufen eines Mushafs, wobei manche von ihnen diesen Verkauf als Makruh betrachten. Andere wiederum verbieten es. Und stützen, also diejenigen, die es erlauben, brauchen keine wirkliche Begründung, haben wir gesagt. Ja, weil grundsätzlich, sie gehen ja von dem aus, was grundsätzlich der Fall ist. Diejenigen, die es verbieten, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Das heißt, sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Das heißt, für die Überbringung der Botschaft verlange ich für euch keinen Lohn dafür. Und zweifellos gehört die Überbringung des Koran Karim zu der Botschaft, die der Prophet alaihi salatu wassalam, der Koran ist das Gewaltigste, was er überhaupt uns gebracht hat, alaihi salatu wassalam. Und deswegen sagen sie, ist der Handel mit den Worten Allahs Azza wa Jal verboten. Und es wird überliefert Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, darauf stützen sie sich ebenfalls, dass er sagte, وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ. Er soll gesagt haben, ich wünschte, dass die Hand aufgrund des Verkaufens eines Mushafs abgeschnitten wird oder würde. Allerdings diese Überlieferung nicht authentisch über ihn, radiallahu ta'ala anhuma. Und selbst wenn, ist das kann man dagegen entgegnen, dass er das nicht eindeutig verboten hat, sondern man kann sich Sachen wünschen, die einem missfallen, die einem nicht gefallen, aber es heißt nicht unbedingt, dass es haram ist. Deswegen, es gibt manchmal Missstände, die gefallen mir nicht und deswegen ändere ich sie in meinem Zuhause oder in meinem Machtbereich, aber das heißt nicht, dass sie unbedingt haram bei Allah Azza wa Jal sind. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und zweitens ist das auch nur ein Argument bei denjenigen Gelehrten, die Mawquf-Hadithe als Argument sehen. Tayyib. Außerdem ist Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma selbst bekannt gewesen dafür, dass er in seinen Fatawa strenger war als andere. Und wir können auch seine Aussage anders verstehen. Denn auch hier erinnert euch an das Beispiel des Verkaufens von Gift oder von Betäubungsmitteln. Wenn ich einen Mushaf verkaufe, dann ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich verkaufe dir die Worte Allahs für so und so viel, oder ich verkaufe dir diese Blätter, deren Herstellung so und so viel Euro gekostet haben. Und das sind auch wieder zwei verschiedene Dinge. Insofern können wir seine Aussage so verstehen, als ginge es dem Verkäufer um die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala und nicht um die Blätter und diesen gedruckten Koran, für den sich jemand die Mühe gemacht hat, sich hingesetzt hat, was geschrieben hat, also gedruckt hat und hat liefern lassen und Lagerkosten und was weiß ich alles bekommen hat. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber das sind eben Sachen, die sich im Herzen des Verkäufers abspielen. Und das ist ja nicht meine Angelegenheit. Ich kann nicht wissen, warum jemand mir ein islamisches Buch verkauft. Ja? Also wenn mir jemand ein Fiqh-Buch verkauft, weil er mir sagt, ich möchte dir den Fiqh von Abu Hanifa verkaufen, es ist seine Sache. Aber wer macht sich die Mühe, kostenlos Bücher zu drucken und zu verteilen und dafür keinen Lohn haben zu wollen, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und auch in dieser Form der Tijara liegt ja auch Nutzen für die Menschen. Das muss man auch verstehen. Also wenn eine Koran-Druckerei ihre Koran-Exemplare nicht verkaufen würde, dann wird die Druckerei wohl bald dicht machen. Und dann haben wir alle nichts mehr davon. طيب. Insofern gilt einfach grundsätzlich, dass wir hier, ich meine, diese Meinungsverschiedenheit zieht sich auf den arabischen Mushaf, den arabischen Koran, weil der per Definition arabisch ist, und hat nichts zu tun mit den Übersetzungen, die wir, und wenn wir das eine erlauben, dann das andere sowieso erst recht. Okay? Und deswegen zusammengefasst, wir haben also keinen Grund, Mushaf zu verkaufen, zu verbieten, und deswegen bleibt es bei dem, was grundsätzlich der Fall ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mein Wissen und euer Wissen segnen und erweitern und uns die Kraft geben, das, was wir gelernt haben, umzusetzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben und uns noch viele Sitzungen schenken, denn wir gemeinsam bei Idhin Allah Azza wa Jal die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam studieren dürfen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.